Zerstörung, Chaos und Blut. We're gonna make it. Yeah. ausgesetzt Fleisch. Ich schmeiß ich sein mit meiner Seele, zahle jeden Preis. Ich gebe all mein Geld, dafür fehlt es nicht, bin ich reich. Schmier verlangen, für mich selbst, Seele, Brot und Fleisch. We'll be right back.